Als Atreo, wer weiß wie lange Zeit später, seine Augen wieder aufschlug, sah er zunächst nichts als ein höchst sonderbares Gesicht über das seine geneigt. Es war das schrumpeligste Gesicht, das er je gesehen hatte, aber es war nur ungefähr so groß wie seine Faust. Es war dunkelbraun wie ein Bratapfel und die Äuglein darin glitzerten wie Sterne. Auf dem Kopf saß so etwas wie eine Haube aus welken Blättern. Dann fühlte Atreo, dass ihm ein kleines Trinkgefäß an die Lippen gehalten wurde. »Schöne Medizin, gute Medizin, trink nur, mein Kind, trink, tut gut.« Atreo nippte. »Was ist mit dem weißen Drachen?« brachte er mühsam heraus. »Schon in Ordnung, mach dir keine Sorgen, mein Jungchen, wird wieder gesund, werdet beide wieder gesund. Habt das Schlimmste schon hinter euch. Trink nur, trink!« Atreo nahm noch einen Schluck und fiel sofort wieder in Schlaf, aber diesmal war es der tiefe, erquickende Schlaf der Genesung. Bastian konnte es nicht mehr länger unterdrücken. Er musste dringend aufs Klo. Er musste schon seit einer ganzen Weile, aber er hatte einfach nicht aufhören können zu lesen, und außerdem fürchtete er sich ein bisschen davor, ins Schulhaus hinunterzugehen. Er sagte sich selbst, dass es dafür keinen Grund gab, es war ja leer, niemand würde ihn sehen, und trotzdem hatte er Angst, so als ob das Schulhaus selbst ein Wesen wäre, das ihn beobachten würde. Aber da half nun alles nichts, er musste einfach. Er legte das Buch mit den offenen Seiten auf die Turnmatte, stand auf und ging zur Speichertür. Mit klopfendem Herzen lauschte er eine Weile. Alles war still. Er schob den Riegel zurück und drehte langsam den großen Schlüssel im Schloss. Als er auf die Klinke drückte, öffnete sich die Tür mit lautem Knarren. Er huschte strumpfsockig hinaus und ließ die Tür hinter sich offen, um nicht noch einmal unnötigen Lärm zu machen. Dann schlich er die Treppe hinunter in den ersten Stock. Vor ihm lag der lange Gang mit den spinatgrün gestrichenen Türen zu den Klassenzimmern. Die Schülertoilette war am anderen Ende. Er erreichte das rettende Örtchen buchstäblich im letzten Augenblick.